wo Brückner dann fragt, ja, haben Sie noch so ein gelesen über die Vernunft in der Natur? Immer geht es um die Natur, um die Naturwissenschaften, um die Pseudonatürlichkeit von Gesellschaft. Wie ist das bei Marx gemeint und was erlaubt sozusagen Kant? Was erlaubt Kant dem Marx an Naturalisierung der Gesellschaft oder an Pseudonatur als Begriff für diese blinde kapitalistische Gesellschaftlichkeit? Da wird immer als Richter letzten Endes Kant eingesetzt und Brückner strebt davon weg und hat dann schließlich bei den letzten dieser Diskussionen, die aufgenommen sind, die Frage, was wird denn da eigentlich konstituiert? Wird da Realität konstituiert? Und gerade Realität, ja. Ich lasse da mal jetzt stehen, die ausführliche, gewundene und eher wieder verwirrende Begründung für Realität, ja, bei Kral jetzt nicht hier nochmal zumuten. Das sollte nur zeigen, das Gefälle, in dem Brückner sich im Selbstverständnis als Theoretiker und als wissenschaftlicher Theoretiker bewegt, zwischen solchen Sachen und zwischen solchen eher, wie würde man sagen, Konventikeln der Elite, könnte man boshaft sagen, der SDS-Theoriebildner. Frauen waren da offenbar überhaupt nicht dabei. Und da bewegt sich Brückner also in einer eigenartigen Gratwanderung und provoziert auch dort. Er provoziert auch dort und hat auch Lust daran. Diese Kant-Schulung war also eine Episode, die uns da also vor Augen liegt, ausweise. Und es ging im Grunde um das Problem Konstitution und Klassenkampf, das große Thema, wie dann auch die nachgelassenen Aufsätze von Kral überschrieben, übertitelt worden sind. Und diese Frage der, nochmal zusammengefasst, die Frage der Konstitution der Klasse als eine Klasse des Bewusstseins, wie Marx das nennt, wie das später auch die Situationisten nennen, also sie kann nur zum Subjekt einer Umwälzung des Kapitalismus werden, wenn sie die Klasse des Bewusstseins wird. Und das ist das eigentliche Konstitutionsproblem, ja, was von Lukács 1923 unbefriedigend überhegelnd gelöst worden ist oder auch noch kryptokantianisch aufgelöst worden ist durch Zuschreibungen. Da hängen sie fest, alle. Und dann ist damit im Zusammenhang das Problem der Gattung. Da streiten sie sich auch, kommen sie ständig auf Habermas. Ich habe leider nicht die Zeit, jetzt die ständigen Habermas-Bezüge und auch Negt-Bezüge, aber vor allem kriegt Habermas Haue von Kral und von Brückner und den anderen, weil Habermas tatsächlich dieses Gattungsproblem völlig ausblendet und damit auch das einer historisch-materialistischen Anthropologie, wo Kral sich noch sträubt, aber Brückner sagt, ja, warum nicht? Es kommt nur darauf an, das eben radikal zu historisieren. Und der andere Topos ist dann auch das Alltagsleben immer wieder. Das ist also sehr lehrreich und ich denke, dass auch, wenn man ein solches Tonbandgespräch mal sich heute gibt, wenn sich das heute reintut, dass man dann voll auch auf der Höhe von Judith Butler und ähnlichen Fragen, wo es immer um die Kenntniskategorie und um die Praxiskategorie Natur geht. Also das Natur-Gesellschaftsverhältnis. Das ist die Frage, wie Natur durch Gesellschaftlichkeit, durch Subjektivität als auch eine objektive objektive Kategorie konstituiert wird und wie weit man dabei überhaupt gehen darf, um von Natur zu sprechen. Und das ist ja genau auch das Problem, mit dem es heute viele zu tun haben, die in der heutigen Gemengelage der Subjektivität in einer ungeheuren, Rolf Schwenter hat das mal, auf den er sich uns auch gern bezieht, der späte Brückner, Rolf Schwenter, der sozusagen diese ganzen Segmente der sich auflösenden Erscheinungsformen des modernen Proletariats oder der Lohnabhängigen untersucht seit vielen Jahrzehnten, hat es mal so schön die Milchstraße der Klassenströmungen genannt. Und in dieser Milchstraße der Klassenströmungen eben dieses Konstitutionsproblem immer wieder neu zu stellen. Das führt ihn dazu, den Zerfall und die Krise der antiautoritären Bewegung dann zwei Jahre später sozusagen programmatisch in einer großen Bilanz, einer großen Bilanzierung zu thematisieren und auch das möglichst verständlich, aber auch auf möglichst hohem durch Erkenntnistheorie gesättigten Niveau zu tun. Er spricht da von der Entmischung der Emanzipationsbewegungen. Ich will jetzt kurz mal nur Atem schöpfen. Wie sieht es denn der Zeit aus? Ich habe mich vollkommen in eine Pirouette gesteigert. Ja. Also ein Konzentrationsproblem irgendwann. Mhm. Klar. Mhm. Und das ist ja wirklich keine leichte Kost, was so gerade mal so 10 Minuten die Debatte Kant, Kral, Habermas und das gerade mal so Ping-Pong-mäßig hier rumspringen lässt. Ich bin auch jetzt schon nicht mehr bereit. Ja, es geht auf 10. Gut, ich mache dann eine abrundende Bemerkung noch. So, also dass ich jetzt auch zum Ende schon komme.